den Zeit in Ruhe belastet, Jugend wird gelegt. Doch auch Schweres uns heult, stets aufgetan, aus der Tiefe die Bestie sich gegen uns hegt. Im harten Abgrund ist so nah bestehen, wir fühlen auf Querchen wegen das Lot. Sind Feuer und wahrhaftig auch das Eisen und wehren im Kampf, ich standhaft nicht dem Tod. Schwanz wie Hunger her, ausgeschlossen und gerecht, ich hab im Gewicht.